Hier bin ich geboren, als diese Stadt in Stein und Asche lag. Hier fuhren staubige Loren und die Frau waren selber wie ein grauer Tag. Hier lernte ich laufen, als es kein Holz und kaum zu essen gab. Hier gab's kein Spielzeug zu kaufen, aber Spuren gab's, die ich verstanden hab. Ich bin geboren in Berlin, ein Kind der Charité. Ich bin geboren in Berlin, nah bei der Spree. Hier lernt ich lesen, als alle Leben lernten noch einmal. Hier sah die Stadt ich genesen von den Feuern und den Leiden ohne Zahl. Ich bin geboren.